Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 776 Gemini I.O. 2025. Tja, der Titel wird es euch schon sagen. Natürlich geht es heute hauptsächlich um die Google I.O. 2025. Ja, und wie ihr auch da aus dem Titel entnehmen könnt, war das Ganze eine Gemini-Show. Gemini, Gemini oder was auch immer. Ich bleibe bei Gemini. Und ich muss sagen, ja, wie ich schon letzte Woche gesagt habe, nachdem ja auch die Android-Auskopplung sozusagen, ja, gemacht wurde, war klar, dass die Google I.O. quasi nur noch um Gemini ging. Selbst bei dieser Android-Auskopplung war ja Gemini vordringlich. Ja, also das war die Hauptgeschichte, neben Android 16 natürlich. Ja, aber hier ging es wirklich eigentlich nur noch um Gemini. Und das, was ich schon letzte Woche sagte, also Google ist Gemini, Android ist Gemini und fertig. Mehr kann man, glaube ich, nicht mehr dazu sagen, was die Ausrichtung betrifft von Google. Das mag einem gefallen oder nicht. Ich sage es ganz ehrlich, wenn einem das nicht gefällt, dann ist Android und Google wahrscheinlich nicht mehr der richtige Platz. Ja. Aber man muss ja trotzdem, auch wenn es wenn man sagt, okay, gefällt mir zwar jetzt nicht so wirklich, aber muss man ja nicht gleich komplett ja und nein. Ne? Digital gibt es eben nur im digitalen Leben, aber nicht im analogen Leben, im echten Leben. Da muss man nicht so strikt, sage ich mal, trennen, strikt sein und kann vielleicht manche Sachen gut finden und manche Sachen auch nicht gut finden. Und genau so sah ich auch diese Google I.O. dann. Ich habe einige sehr gute Sachen gesehen und einige, wo ich gesagt habe, okay, also was ist das? Eine von den guten Sachen war aber nur ein Scherz, ja. Am Anfang hat der Chef von Google, Sundar Pichai, nämlich einen schönen Witz gemacht, wegen der Tatsache, dass Gemini jetzt geschafft hat, ich weiß nicht welches, aber ein Pokémon-Game durchzuzocken, und zwar sehr gut, die Champion zu besiegen, wunderbar, klasse. Das hat wohl im Vorfeld auch schon ein paar Leute im Internet sehr stark motiviert, hier Memes zu machen und so weiter. Ja. Und ja, also das war ein Erfolg. Und bis dorthin war es der Witz noch nicht gut, aber dann hat er ein Ding losgelassen, da habe ich müssen wirklich lachen. Ja. Er hat gesprochen dann von einer neuen API. Ja, von der Artificial Pokémon Intelligence. Und ja, wie soll ich sagen, das war das Beste des Tages. Das war das Beste des Tages. Vieles, was dann eben gezeigt wurde, war zwar in der einen oder anderen Richtung beeindruckend, ja, aber es war nicht das, was da gab es keinen Knalleffekt irgendwie bei dieser I.O. Wir haben ja im Vorfeld schon das meiste davon gewusst, ja. So musste man alles andere, was eben nichts mit Gemini zu tun hat, in homöopathischen Dosen versuchen rauszufischen aus der Google I.O. Mehr ging da halt nicht, und da waren dann zum Beispiel eben so Sachen wie Google XR, wobei war ja auch nur so stark mit Gemini verbandelt, dass selbst bei dieser Vorführung von diesen Google XR Glasses Gemini im Vordergrund stand. Ja, man kann mit dieser Brille interagieren über Gemini. Und ja, von daher bleibt auch hier natürlich die Frage, was war eigentlich diese Google I.O., was war da eigentlich? Ja, was war da eigentlich? Ja, also ich kann ehrlich gesagt so das gar nicht so auf die Schnelle beantworten. weil es so diffizil war, so langgezogen. Also es war quasi von Anfang an, die komplette Keynote hindurch, ging's eigentlich von einem Gemini-Goodie zum nächsten. Ja. Und da kann man höchstens vielleicht noch hervorheben, wie eben Sundar Pichai auch davon gesprochen hat, dass die Suche, dass da auch die AI immer weiter eine Rolle spielen wird. Diese AI, wie heißt die, Summons oder so, ja, die Zusammenfassungen in der Google-Suche, dass die eben auch in Zukunft zu der Suche werden könnten. Also das ist quasi auch jetzt von der Suche her, wird da umgestellt auf diese AI-Zusammenfassungen. Und das wird sicherlich noch stärker und noch prominenter umgesetzt werden. Und übrigens, wenn man eben den Aussagen von Sundar Pichai glauben darf, ist das auch ein sehr, sehr beliebtes Ding, was oft genutzt wird in dieser Google-Suche. Und ich kann mir es auch vorstellen, weil für normale Menschen ist nichts nerviger, als jetzt ein Suchergebnis durchzuforsten. Und man hat ja schon früher festgestellt, die Leute interessiert eigentlich nur die ersten 5 Suchergebnisse, ja, die Hardcore-User, ne, bis 10 Suchergebnisse, also eine Bildschirmseite und das war's. Die anderen werden fast nie angeguckt. Da tut niemand durchklicken. Die ersten Suchergebnisse zählen, der Rest ist nix. Das heißt, man hat immer schon das Bedürfnis gehabt, bei der Suche eben, ja, das abzukürzen. Man hat ja was gesucht und da will man eine klare Antwort haben. Bam. Ja, und die findet sich dann eben in dieser Zusammenfassung eher. Weil das ist dann der Punkt, der Klick, den man macht. Und dort wird einem dann eben geholfen. Ja, so wird das dann eben gemacht. Wisst ihr, zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel was auf Wikipedia suche und ich gehe jetzt über die Suche von mir aus Startpage, ja, dann gebe ich dort den Begriff ein, ja. Dann wird mir unter anderem eben auch mit Glück die erste Seite, Wikipedia-Seite angezeigt. Mit weniger Glück kommt zuerst noch irgendeine andere Webseite, die überhaupt gar nichts damit zu tun hat. Und dann klicke ich da drauf und dann bin ich am Artikel. Für vielleicht die Antwort zu bekommen, ganz simpel, wie hoch ist der Eiffelturm? Ja. Kann ich machen. Oder ich gehe eben über die Google-Suche, dort steht es schon sofort auf dem Schirm, ja, und wenn ich noch mehr wissen will, drücke ich da drauf und dann kriege ich die Zusammenfassung von den gesamten riesigen Wikipedia-Artikeln, ein paar Zeilen. Und ich muss sagen, ich muss gestehen, das ist mein Ding, ja, ich hasse lange Worte und lange Lesungen, ja, um eine einfache Info zu bekommen. Wenn ich also eine einfache Info will, dann will ich das haben. Wenn ich eine philosophische Diskussion haben möchte, ist das auch schön. Höre ich mir an, ja, wunderbar. Ja. Das ist ja auch, deswegen ist ja auch hier in dem Podcast hier, ne, im Ancast, ich kann da mit einem simplen Thema, ja, da kann ich auch eine halbe Stunde über ein simples Thema sprechen, ja, kein Problem. Nur, wenn man Informationen haben möchte, dann will man die Informationen und sonst nichts. Bam. Ja. Jedenfalls geht es mir so. Und offenbar ist es eben auch bei den Leuten sehr beliebt, dass sie dann eben auf einem Blick sehen, was da los ist. Ja. Ja, also, ich meine, warum auch nicht? Ja, dann wurde halt noch zum Beispiel gezeigt, wie diese AI auch genutzt werden kann, um zum Beispiel neue Klamotten anzuprobieren. Ja, das geht jetzt ganz schnell. Ich meine, solche Programme gab es schon öfter. Aber hier sind Sachen möglich, wie zum Beispiel, okay, man sucht sich erstmal so ein Kleid oder Klamotten aus. Ja, gut. Und dann kann man hingehen und kann ein beliebiges Foto vom Google-Fotos-Album beispielsweise Aufrufen von einem selbst, ne, wo man da drauf ist, ja, zum Beispiel, was ist es, man steht irgendwo, ja, beim Geocachen, ja, und dann sagt man, okay, ich möchte es dir aber sehen mit diesem, mit dieser Hose oder mit den Klamotten an, und dann wird das berechnet und dann sieht man diese Person mit diesen Klamotten. Cool. Also wenn es alles selbst ist, ist es cool, aber ist auch irgendwie ein bisschen creepy, ne, für andere. Geht es auch mit Dessous? Oh weia, wenn das geht, dann sehe ich eine Bilderflut auf uns zukommen von nicht gerade sehr willkommenen Bildern, ja. Ach Gott, ne. Überhaupt gab es da einige Sachen noch, wo ich mir Gedanken mache, ja, aber da vielleicht später nochmal dazu, ob manches wirklich so eine gute Idee ist, ja. Was da schief gehen könnte. Naja, mal gucken. Aber auf jeden Fall, um jetzt nochmal zum Android XR zu kommen, eigentlich das, oder vielleicht um erstmal noch Gemini abzuschließen, ja. Also Gemini wird alles, wird überall vorhanden sein. Das haben wir ja schon die Andeutung schon in der Android-Show da gesehen. Wird überall drin sein, wird im Auto sein, wird im Smartphone sein, wird im Browser sein. Der Chrome-Browser wird ausgestattet werden mit Gemini, ja, direkt. Wahnsinn, auch da. Ja, das wird auch noch Kontroversen auslösen, denke ich. Also überall, wo man hinguckt, wird Gemini dabei sein. Und deswegen habe ich auch gesagt, Google ist Gemini und Android ist Gemini. Oder umgekehrt. Jedenfalls wird man da im Google-Universum momentan nicht mehr dran vorbeikommen. Ja, wisst ihr, alles kommt und geht. Wer weiß, AI ist halt jetzt momentan in aller Munde und jede Firma möchte so viel wie möglich zeigen und machen. Ja. Man guckt mal, der Google Assistant war auch mal total Nummer 1, Assistant first, ja, also, ne, und was ist davon geblieben? Da wird jetzt abgeschaltet, ja, Google Assistant wird dahin siechen, ja, das Ende ist ja schon beschlossene Sache und Gemini übernimmt, ja, oh, ja, sowas passiert und wer weiß, was nach Gemini kommt, ja. Es wird alles immer wieder verändert werden. Nur die Frage ist halt, wann, wie lange wird sich etwas halten? Zum Beispiel Android hat sich sehr lange gehalten und ist noch kein Ende in Sicht. Aber das ist schon sehr lange. Ne? Wenn man mal überlegt, seit 2007, ja, ein bisschen länger gibt es Android ja eigentlich schon, aber ne, bei Google 2007 so. Das ist schon eine ganze Menge für so ein Computer oder für so ein Smartphone-System. Ja, es wird auch ein paar Jahre noch gehen, aber irgendwann wird es vielleicht auch mal ersetzt werden, ne, durch andere Sachen. Und so passiert es halt mit jedem Softwareprojekt. Bei Google ist halt immer das Problem, wenn etwas nicht erfolgreich genug ist, dann verschwindet es relativ schnell. Oder zumindest mal mit Verwunderung, ja, und dann wird so langsam ausgedünnt. Aber Gemini, also ich kenne die Kritik, ich kenne die Hetztiraden überall, wo man hinguckt, ja, auch die News-Outlets sind auch nicht unbedingt sehr positiv gestimmt, ist ja auch klar, ne, warum. Ne? Ich habe heute zum Beispiel einen Artikel gelesen, ein bitterböser Kommentar auf Heise, weil Johnny Ive, der ehemalige Chefdesigner von Apple, ja, jetzt bei OpenAI ist. Also OpenAI kauft dem seine Firma und er arbeitet quasi jetzt zusammen mit OpenAI. Und das wäre ein Verrat an der Design-Szene, weil die Designstudios selbst werden da untergehen wegen dieser AI und der macht damit, ist ein Hochverräter. Ja, hat tatsächlich im Artikel gestanden, ja. Und ja, wunderbar. kann man so sehen, oder man sieht es einfach so, dass sich alles ändert. Ja, liebe Designer, auch euer Umfeld wird sich ändern, auch euer Job wird sich ändern, nichts ist für ewig, ja, und das gilt eben auch für die Designstudios, die arbeiten halt dann anders. Die werden nicht weggehen, vielleicht einige werden weggehen, die sich nicht anpassen können an die neue Zeit, ja. Andere werden nicht weggehen, weil sie eben die Möglichkeit nutzen, ja, und so entwickelt sich das dann eben alles. Aber um jetzt mal, warum ich jetzt so eine große Einleitung gemacht habe, Android XR ist etwas, wo viele denken, dass das ein weiteres Dead-on-Arrival-Produkt von Google ist. Das heißt, dass sich das überhaupt nicht durchsetzen wird, wie damals auch schon Google Glasses, ja, und wieder verschwinden wird, also relativ schnell wieder verschwinden wird, weil Google keine Möglichkeit, kein Gefühl dafür hat, was der Markt an Hardware will. Ja. Bei Software haben sie ja schon einige Sachen, ja. Wobei es wird darauf hingewiesen, dass zum Beispiel Android auch keine Originalentwicklung von Google ist, ja, sondern von Andy Rubin und der Firma damals. Und es wurde aufgekauft, ja. Auch Gmail wurde quasi aufgekauft, sozusagen. Aber das so kleinlich möchte ich gar nicht sein. Also Google hat schon ein paar Sachen auf der Software-Seite mit einem riesen Plus auf dem Konto, aber hardware-mäßig ein Fail nach dem anderen. Und auch wenn die Google Pixel Geräte, die Phones, also sich recht gut schlagen momentan, doch, ja, muss man sagen, wenn man das jetzt so sieht, also marktanteilsmäßig, dann tritt da doch Ernüchterung ein. Mhm. Dennoch, Google hat schon so viele Hardware-Sachen in den Sand gesetzt und da wird eben zum Beispiel von Android Central drauf verwiesen, dass eben nicht nur dieses Google Glasses unterging, sondern auch das Google Cardboard und natürlich auch Daydream. Und das war so ein Zwischendrin zwischen Cardboard und Google Glasses. Und ja, man sieht auch bei anderen Firmen übrigens, und es kommt noch erschwerend dazu, also nicht nur Google hat da Probleme, sondern auch andere Firmen haben Probleme, eben alles, was man sich auf die Nase setzt, ist ziemlich problematisch, da die Masse anzusprechen. Ich habe es ja schon mal in einer Folge genau gesagt, auch in Hinsicht von eben XR, wie das wohl so ist mit den Menschen, dass die das eben nicht so haben können, ja, und dann nicht unbedingt wollen. Und deswegen, ja, ich meine, das hat durchaus schon einen Sinn, da skeptisch zu sein. Ja. Also ich meine, erstmal sind wir ja beim Preis, wie immer. Ja, also wie immer. Das sieht man jetzt zum Beispiel beim Apple Vision Pro. Ich habe damals voller Begeisterung die Demos gesehen und habe gesagt, das wird alles verändern. Ja, es würde alles verändern. Aber die Leute müssen das auch nutzen. Und natürlich nutzen das nicht viele Leute, wenn das Ding 3.500 Euro kostet. Das ist ja absolut wahnwitzig. Ich weiß nicht, was manche Firmen sich eben da vorstellen. Eigentlich hätte man das gar nicht probieren müssen, auf den Markt zu bringen. Zu diesem Preis. Ja. Aber man sieht, selbst Apple hatte da Schwierigkeiten damit. Und das soll schon mal was heißen. Ja, die Apple-Fans sind ja sehr, sag ich mal, loyal. Die kaufen alles, was so Apple anbietet. Auch zu höheren Preisen, als normalerweise vielleicht jemand das macht. Aber selbst da ist eben Apple Vision Pro doch ein bisschen hinten dran. Und das hat mich ehrlich gesagt erst auch nochmal verwundert, weil das ist eins der wenigen Produkte von Apple, die das Geld eigentlich wert ist. Ja, kann man nichts sagen. Aber auch ich habe hier auch keins. Warum? 3.500 Euro, Leute. 3.500 Euro. Die schüttel ich mir nicht einfach so aus dem Ärmel, um mal zu gucken, wie das Ding ist. Das ist zu viel. Ja, das ist einfach zu viel. Ja, also billig muss das Ding sein. Billig. Okay. Und zwar so billig, dass es jeder locker leisten kann, so zwischen Okay, ich kaufe mir jetzt mal was, was ich nicht wirklich brauche, weil, wisst ihr, wenn man etwas neu ist, dann braucht man es ja eigentlich nicht. Ne? Wenn man es dann hat, dann will man es vielleicht nicht mehr drauf verzichten. Aber man muss sich erstmal dazu durchringen, das zu holen. Ne? Und ja, man kann alles immer abbügeln, ja, und sagen, ja, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, ja, und das brauche ich nicht und dann will ich das nicht und fertig. Ja. Also, ja, so ist es nun mal. Aber wenn dann das Teil erstmal da ist, dann sieht man, okay, man hat vielleicht doch einen Nutzen davon und dann fängt man an, Sachen zu machen, die man ohne das Teil gar nicht machen könnte. Und dann ist es auf einmal unverzichtbar. Ja, so wie die Smartphones beispielsweise, ja. Also, sorry, aber ich weiß noch, dass wir mal ohne Smartphones gelebt haben. Ja, ja, so ganz ehrlich, ne. Also kein Smartphone, das müsst ihr euch mal vorstellen. Kein Internet unterwegs. Echt? Ja, Wahnsinn, oder? Und heutzutage, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Ich kann mir das nicht mehr vorstellen. Was soll ich denn machen, wenn ich unterwegs das wissen will? Ja, dann, wenn ich da kein Smartphone dabei hätte, dann wüsste ich das ja nicht. Ja, also schlecht. Also man gewöhnt sich an alles ziemlich schnell bei sowas und deswegen muss man die Leute erstmal dazu bringen, das zu holen, zu kaufen. Ja, und das macht man eben damit, dass man die Preise so niedrig macht, dass die Leute sagen, okay, ich kaufe mir das mal, wenn es nichts ist, dann habe ich halt Pech gehabt. Ist aber kein Problem, ist ja nicht zu teuer gewesen. Ende. So, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, man probiert eben etwas zu machen, den Leuten etwas zu sagen, ihr könnt das damit machen, was vorher absolut nicht möglich ist und wo man denkt, die Leute sind auch bereit dazu, das zu tun oder das ist so wichtig, dass es die Leute eben tun wollen. Ja, also das, ich weiß, ich kenne jetzt nur dumme Beispiele, aber etwas, was eben nützlich ist. Ja? Keine Ahnung. Zum Beispiel stellt euch vor, es ist natürlich vollkommener Blödsinn, aber stellt euch vor, wenn ihr eine Brille anzieht, eine spezielle Brille, ja, und geht damit einkaufen, dann kriegt ihr den Einkauf kostenlos. Ja, das wäre zum Beispiel etwas, wo dann die Leute sagen würden, ja, okay, was kostet die Brille? 200 Euro? Okay, ich hole mir die Brille, gehe ein paar Mal damit einkaufen, oh, und dann, Wahnsinn, hat sich das schon gerechnet, super, dann machen wir das, ne? Das wäre zum Beispiel was, das ist absoluter Blödsinn, aber das ist ein Nutzen, den die Menschen unbedingt haben wollen. Und dann kann man das tun. Aber was könnte das sein? Ja, also wird auch schwierig. Ja. Und dann haben wir noch das dritte Ding. Man könnte es als Fashion-Item machen oder als Statussymbol beispielsweise. Das hat mit manchen Geräten ganz gut geklappt. Ja. Und es gibt tatsächlich Leute, die holen sich zum Beispiel, was weiß ich, eine Kette für ein Geld, wo man ein vernünftiges Smartphone damit bekommt, dann haben sie halt eine Kette um den Hals hängen. Goldkettchen, wunderbar. Ja. Rationaler Grund dafür gibt es nicht, aber das ist eben so ein Fashion-Ding. Ja. Das wollen die Leute, damit sie es haben. Okay, können wir aber auch vergessen. Stattdessen kriegen wir halt so Sachen wie, ne, ihr müsst euch eine Brille auf die Nase setzen. Wo ich ja schon gesagt habe, wo viele Leute sagen, eine Brille ziehe ich niemals an. Niemals. Ich will keine Brille. Ja, und wenn sie mal schlecht sehen, dann nehmen sie lieber Kontaktlinsen. Weil sie sagen, ich will keine Brille. Ja, ist zwar total, also oftmals. Ja, manche Leute haben ihre Gründe dafür. Ja, also ihre vernünftigen Gründe. Meistens ist es auch nur Eitelkeit halt. Ja, aber so ist es nun mal. Und ja, von daher auch da muss ich dann sagen, jetzt haben wir drei Sachen, wo fehlen. Die Dinger sind teuer. Es ist beileibe kein Fashion-Item. Ja. Und eine richtige Mega-Funktion, die man sagt, Wahnsinn, ohne dass man es mal ausprobiert hat, ohne dass man sich daran gewöhnt, sagt, das muss ich haben, diese Funktion, das muss ich haben. Ne? Gibt's nicht. Wirklich. Ja, also, selbst mir als Technikfanatiker, ja, fällt mir schwer momentan, außer vielleicht etwas, was noch fraglich ist, ob das dann gehen wird, ja, also eben als Head-Up-Display-Ersatz im Auto, aber das ist eben deswegen so, weil ich schon seit 10 Jahren ungefähr, ja, wie lange habe ich jetzt meinen Prius? Ah, 13 Jahre oder sowas, genau, ja, und der hat ein Head-Up-Display und Leute, ich möchte nicht mehr ohne Head-Up-Display fahren, das ist, für mich ist das vollkommen absurd, um die Geschwindigkeit abzulesen, von der Fahrbahn auf den Tacho zu gucken. Dann kann ich ja nicht auf die Fahrbahn gucken. Geht gar nicht. Ja? Seht ihr, so ist das schon in mir drin. Ja? Aber ja, ob das dann wirklich auch das eine Funktion wäre, wo die Massen begeistert, ich glaube nicht, weil die meisten Leute sagen, ich will nichts sehen auf dem Display. Ja, wenn ich Auto fahre, dann will ich nichts sehen. Ich will kein Head-Up-Display. Ja. Aber ja, ihr wisst, also das sind die Probleme und ich glaube, das wird auch hier bei Android XR dann Schwierigkeiten bereichen. Das, XR hat sehr viele Lorbeeren bekommen, man hat auch einiges gesehen auf der Google I.O. und es war wirklich schön gemacht. Die Demo, okay, die hat ein bisschen gehakt, ja, aber auch hier waren danach Journalisten, die haben das probiert. Und es lief dann besser als bei der Präsentation auf der Bühne. Ja, die Journalisten hinter der Bühne konnten es also richtig gut ausprobieren. Die waren auch von der Funktionsweise her recht begeistert. Und XR, Android XR ist also da wirklich möglicherweise das perfekte Betriebssystem für so ein Device. Ja, für so ein Gerät, absolut. Nur Google Glasses beziehungsweise dieses System, was eben Google direkt jetzt für sich anbietet mit diesen Brillen, da bin ich mir halt nicht sicher, ob das wirklich groß reinhaut. Ehrlich gesagt, ich würde es mir wünschen, es wird jetzt langsam überfällig, dass sowas kommt. Samsung hat aber noch was Interessantes im Petto, das auch mit Android XR läuft und das eben auch auf der Google I.O. Für die Journalisten gezeigt wird. Allerdings in der Keynote war davon so gut wie nichts zu sehen. Und zwar das Samsung Project Muhen. Und das ist geht nicht in Richtung, sondern das ist sozusagen Samsungs Gegenstück zu Apple Vision Pro. Sieht auch leider mal wieder erstaunlich ähnlich aus. Kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Man muss doch nicht immer alles designmäßig nachmachen. Vor allem von einem Produkt, das sich eben nicht so gut verkauft wie erhofft. Da macht man doch ein anderes Design. Vielleicht läuft es dann besser. Naja, okay. Jedenfalls, das könnte die ultimative VR-Brille sein für Android XR. Und ja, man kann das im Prinzip dasselbe machen wie mit Apple Vision Pro. Und deswegen sage ich natürlich gleich auch hier, das Ding wäre sehr, sehr genial. Aber nun ist es mal so, dass es eben von Samsung kommt. Und ich würde zwar sagen, die versuchen ein klein wenig günstiger zu sein als die Apple Vision Pro, aber es ist Samsung und das heißt, statt 3.500 Euro vielleicht 2.999. Ja, also, und ehrlich gesagt, selbst 1.999 wird dem Teil nicht auf dem Massenmarkt helfen. Ja, 999 vielleicht. Aber das ist vollkommen utopisch, weil das Samsung ist. Wenn das jetzt Your Way or the Honor wäre oder Xiaomi, dann würde ich sagen, oh ja, das wird bestimmt unter 1.000 Euro und dann wird es so langsam interessant für den Massenmarkt. Ja. Aber es, wie gesagt, mal sehen, wie sich Android XR dann auf diesen Samsung-Dinger schlägt. Bisher hat man nicht viel gesehen. Die Journalisten, die das gemacht haben, waren jedenfalls begeistert davon und haben gesagt, das ist möglicherweise die Anwendung überhaupt für Android XR. Und mal gucken. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass da preismäßig was Großes zu erwarten ist. Und damit ist natürlich auch hier wieder die Frage, ob das sich eben überhaupt durchsetzen kann bei solchen Preisen. Ja, weil wir schon gerade von Preisen sprechen, zum Schluss vielleicht noch was, das interessant ist. Es gibt jetzt ein neues AI Subscription Model. Ja, wir haben ja bisher das, was ich eigentlich schon viel zu teuer finde, dieses Angebot 2 Terabyte für, wie viel waren es, 22,99 oder so im Monat, ja. Hatte ich mal eine Zeit lang gehabt, habe ich dann eingestellt, weil, nö, ich krieg 2 Terabyte ohne AI für 9,99 € im Monat. Und ehrlich gesagt, da gehört's hin. Also 9,99 € im Monat Google One inklusive AI für 2 Terabyte Speicher, das wäre okay. Aber jetzt gibt's sogar noch ein anderes Model, okay, vielleicht nicht für normale User gedacht. Das nennt sich Google AI Ultra. Und das kostet $249,99 pro Monat in den USA. Ihr habt das richtig gehört, das ist ein Monatspreis, also knapp $250 pro Monat. Dafür bekommt der Google AI Ultra. Ja, also ihr könnt euch natürlich schon vorstellen, dass das nicht für normale Leute gedacht ist. Das sind Filmmaking-Tools dabei. Das wurde auch gezeigt von irgendeinem Filmemacher auf der Bühne. Ja, super begeistert. Also da kann man richtig schnell und effektiv auch ganze Filmszenen machen mit dem Teil. Dafür kommt dann eben Googles DeepMind Advanced Models zum Einsatz, Whisk Animate, ja, und auch Flow. Flow ist dieses AI-Filmmaking-Tool, ja. Und ja, dann kann man eben damit loslegen. Also für die Kreativen sozusagen, für die das eben professionell machen. Und das sagt auch der Preis aus, also $250 im Monat, das können sich selbst, sag ich mal, kleinere kreative Menschen nicht unbedingt einfach so leisten, sondern das ist halt für den Profibereich gedacht. Ja. Nun gut, wenn man mal davon ausgeht, dass das Abo für das normale Google Gemini Pro da, das ich eben schon angesprochen habe, für 22,99 nicht unbedingt so toll Absatz findet, ist das schon ein erstaunlicher Move von Google, dass die das jetzt so machen. Okay. Immerhin, es gab noch was Schönes, die Find Hub App, die wurde redesigned und ist auch schon auf den Handys der Nutzer langsam angekommen. Also bei mir ist sogar schon drauf. Und das heißt, wenn es bei mir drauf ist, dürfte es bei allen anderen auch schon drauf sein. Der neue Google Find Hub wurde ja umbenannt von Find My Device auf Find Hub. Und jetzt gab es ein Redesign von diesem Find Hub. Und das ist auch schön gemacht, ist wieder richtig gut. Übrigens habe ich heute auch gerade wieder entdeckt, es gibt tatsächlich so Live-Funktionen. Ich weiß nur nicht genau, wann die zum Tragen kommen. Also bei einigen sehe ich das nicht, bei anderen sehe ich das manchmal. Ja, das sieht man sogar, wenn jemand also in einem Gebäude quasi sich bewegt. Sehr faszinierend, Wahnsinn. Das kommt wohl darauf an, wie viele andere Leute mit Android-Geräten gerade in der Nähe sind. Ja, dass das auch so indoor geortet werden kann und so weiter. Aber ich finde es schon ziemlich cool. Sieht man so richtig rumlaufen in Echtzeit. Das war eine Funktion, die fand ich schon immer sehr, sehr faszinierend. Und das ist wie bei den Harry Potter-Karten, ja, so. ihr wisst schon. Diese Karte, wo man alles sieht, wo man da rumläuft, ne? Und das ist hier ganz gut gemacht. Ja. Aber das nur am Rande. Und es gibt noch was anderes jetzt. Während der I.O. ist noch eine App gestartet. Notebook LM, Mobile App, ist ebenfalls rausgekommen. Ja, genau, da könnt ihr genau das machen, was ich auch schon letztens in der Rios Wochen zwischen vorletztes Mal im Ancast gemacht habe. Da könnt ihr AI von Google, das Notebook LM, zum Beispiel Webseiten, Texte oder ähnliches zusammenfassen lassen und sogar eine richtige Besprechung generieren lassen von diesen AI, ja, Moderatoren, möchte ich mal sagen. Und es ist auch ideal, wenn der unterwegs vielleicht mal ein paar Themen, ein paar Webseiten zusammensucht und sagt, okay, ich möchte es aber nicht komplett durchlesen jetzt. Ja, nimmt dir ein paar Links, trägt die in ein Notebook, Notebook ein. Deswegen heißt es auch Notebook LM. Ne? Habt ihr so ein Notizbüchelchen, da schmeißt ihr dann die Links rein und ein paar Texte oder was weiß ich. Und dann lasst ihr das generieren. Das dauert ein bisschen und dann könnt ihr das unterwegs anhören. Richtig tatsächlich in Sprache oder eben eine Zusammenfassung in Text lesen, wenn euch das lieber ist. Und dann macht das schon richtig Sinn. Also ich würde fast sagen, Notebook LM macht auf dem Mobiltelefon mehr Sinn sogar noch als daheim auf dem normalen Rechner, weil man da eben doch viel, viel mehr und schneller auf Webseiten sich durchfriemeln kann, als jetzt beispielsweise auf einem kleinen Smartphone-Screen. Ja. Und deswegen denke ich, ist das sogar noch besser dort angelegt. Und das ist jetzt schon zum Runterladen im Play Store, Notebook LM von Google, und dort könnt ihr dann dasselbe machen, was ihr auf der Web-Oberfläche mit Notebook LM bereits schon tun könnt. Meizu kehrt auf den Weltmarkt zurück mit seinen Geräten, unter anderem auch mit einem Note 22 Pro 5G, das glänzen soll mit seiner Robustheit übrigens. Ja, und erstaunlich, was die da gezeigt haben, was man sonst nur von Outdoor-Handys gewohnt ist, aber das ist keineswegs das Design von einem Outdoor-Handy. Ich meine, man muss natürlich solche Promo-Tests da sehr stark hinterfragen, logisch. Man hat da gesehen, wie ein Roboter übrigens, ja, von Meizu, also so ein Smartphone runtergeworfen hat, das offensichtlich das Note 22 war, das dann wirklich also etliche Meter also vom Dach eines Gebäudes, ja, bestimmt 10 Meter oder mehr, ja, runtergeflogen ist auf den Rasen, und dann hat es weiter funktioniert. Die haben das in einen Kochtopf gelegt mit kochendem Wasser für 15 Sekunden oder sowas, und es hat noch funktioniert. Die haben das in der Pfanne mit Geröll und so weiter rumgewirbelt, und auch das hat geklappt. Die haben es in die Waschmaschine getan und haben hier, was weiß ich, wie viele Minuten da waschen lassen, und hat immer noch funktioniert. Okay, also wie gesagt, muss man ein bisschen aufpassen, was da jetzt wirklich letztendlich davon übrig bleibt. Aber die technischen Daten an sich sind schon mal sehr gut. Von dem Note 22 Pro 5G, also 6,8 Zoll Screen, AMOLED, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz, Snapdragon 7S Gen 3, okay, da hätte er vielleicht ein klein wenig performanterer Prozessor, aber okay, mal sehen. Dann gibt es Versionen bis 12 GB RAM und 512 GB Storage. Die Kamera, Hauptkamera ist 50 Megapixel, und dann gibt es noch eine Weitwinkelkamera dazu mit 8 Megapixel. Selfie-Kamera 8 Megapixel, 80 Watt Wire Charging, und ja, also das hört sich alles schon mal ziemlich gut an. Die haben das jetzt hier verglichen mit einem Samsung Galaxy A56, und ja, natürlich, ne, ist da das Meizu besser. Die Preise, das ist ja besonders wichtig bei sowas. Und da dreht Meizu meiner Meinung nach total durch. Mit diesen technischen Daten, ja, die größte Version mit 12 GB RAM und 512 GB Storage kostet das Teil nur 369 Euro. Also das ist wirklich ein mega Kampfpreis. Es mag nicht das beste Smartphone auf dem Markt sein, aber auf jeden Fall eines der besseren im Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf jeden Fall. Und wenn das wirklich so robust ist, wie das gezeigt wurde, dann ist das alleine schon deswegen das Geld wert. Unglaublich, ja. Also wir werden sehen, Meizu könnte mit diesem Gerät durchaus noch ein paar Schlagzeilen machen und vielleicht auch tatsächlich ein bisschen mehr international Erfolg haben, als sie bisher mit ihrer Produktlinie hatten. Es gibt da noch andere Geräte, M-Blue 22 und M-Blue 22 Pro. Das fängt sogar da ein Gerät bei $79 an. $79, ne? Okay, aber die technischen Daten sind dann natürlich, ja, nicht so prickelnd, ja, aber ihr merkt, die fangen an, wirklich hier mit Kampfpreisen auf den Markt zu kommen. Und das könnte wirklich sich auszeichnen in dem Moment, wo andere Firmen ständig probieren, die Preise künstlich in die Höhe zu treiben, ja, kommt jetzt ein Gerät raus, wo man sagen kann, okay, das kann man benutzen, die technischen Daten sind okay, ja, und es kostet nur $369, Wahnsinn, das ist absoluter Wahnsinn, also ich möchte da gar nichts ausschließen bei diesen Teilen, irre. So, jetzt kommen wir mal noch zu ein paar Android 16 Neuigkeiten, die die Woche auftauchen. Das lasse ich mal wieder die KI von Notebook LM machen. Also leg los, Gemini. Wir kommen zu unserem heutigen Blick unter die Haube. Android 16 Beta ist da. Zumindest für Entwickler und Mutige. Hallo. Wir schauen uns mal zwei Sachen genauer an, die in den Quellen, das sind The Verge und Android Central, so aufgetaucht sind. Mhm. Einmal KI-Wettereffekte für die Hintergründe. Klingt erstmal verspielt. Ja. Und dann der Desktop-Modus, auf den ja viele schon lange warten. Genau. Also das Ziel ist immer so, die wichtigsten Punkte und vielleicht die Aha-Momente daraus schnell zu präsentieren. Okay. Sind schon zwei interessante Richtungen, finde ich. Einerseits Personalisierung mit KI, das sind diese Wettereffekte. Mhm. Andererseits mehr in Richtung Produktivität, also der Desktop-Modus. Was ich da spannend finde, ist diese Zusammenarbeit. Mit Samsung meinst du? Genau, beim Desktop-Modus. Das deutet vielleicht darauf hin, dass Google da auf externes Wissen setzt oder es halt schneller gehen soll. Okay, lass uns das mal auspacken. Diese neuen KI-Optionen für die Wallpaper, man findet die wohl über so ein kleines Sternchensymbol, wenn man ein Bild auswählt. Richtig, da gibt es zwei Hauptdinger, Shape und Weather. Shape? Form? Ja, genau. Das nimmt das Hauptmotiv aus deinem Foto, also eine Person, ein Tier oder was auch immer, und stellt das frei. Ah. Und packt dann einen einfarbigen Hintergrund dahinter mit so einem ausgeschnittenen Rahmen drumherum. Gibt 5 Formen zur Auswahl. Oval, Sechseck, sowas. Okay. Aber, kleiner Haken, steht bei The Verge, die KI sucht sich das Motiv selber aus. Oh. Im Beispiel mit 2 Katzen wurde nur eine ausgewählt. Die andere guckt in die Röhre. Also nichts mit manuell auswählen oder verschieben? Nee, zumindest aktuell nicht. Das ist schon ein bisschen stur. Ja, okay, das könnte man noch flexibler machen. Aber richtig spannend klingt ja dieser Weather-Effekt. Mhm. Stell dir vor, dein Hintergrundbild, da regnet's drauf. Hm. Oder es nebelt. Mhm. Oder schneit. Oder die Sonne scheint drauf, ja. Und das kannst du entweder an dein echtes, lokales Wetter koppeln. Oder du sagst, ich will immer Schnee. Auch im Sommer. Genau. Das ist ja eine Weiterentwicklung von diesem alten Cinematic-Modus. Oder der heißt jetzt wohl anders? Ja, der heißt jetzt etwas trockener Add 3D Motion to this Photo. Macht halt diesen Parallax-Effekt. Aber du hast recht, diese Wettersache ist neu. Aber mal ehrlich, ist das jetzt die super praktische KI, auf die alle gewartet haben? Oder ist das nicht eher Spielerei? Ist eine gute Frage. Die Idee ist ja ganz nett, dass dein Handy quasi die Außenwelt spiegelt. Mhm. Aber technisch wirft das natürlich Fragen auf. Was macht der Akku, wenn da ständig Animationen laufen? Ja, genau. Und läuft das überhaupt auf allen Geräten flüssig? Das sagen die Quellen noch nicht so genau. Stimmt. Ach ja, und ganz kurz erwähnt werden auch noch Updates für den Sperrbildschirm. Was denn? Dass man gesehene Benachrichtigungen ausblenden kann. Und eine Vorschau auf Live-Updates. So ähnlich wie bei iOS diese Live-Aktivitäten. Ah, okay. So für die Uber-Ankunftszeit oder so? Zum Beispiel, ja. Gut, kommen wir zum zweiten großen Ding. Desktop-Modus. Mein Gott, da warten Android-Nutzer doch gefühlt schon ewig drauf. Ja, das stimmt. Android 16 soll jetzt endlich einen nativen Modus kriegen, so ähnlich wie Samsung DeX. Genau, also Handy an den Monitor und zack, Desktop-Oberfläche mit Fenstern. Aber ist das jetzt eine Revolution oder holt Google da nicht einfach nur was nach, was andere schon lange haben? Naja, Google bastelt da ja schon ewig dran rum, schreibt auch Android Central. Mhm. Aber die bisherigen Versuche waren ohne extra Apps eigentlich kaum zu gebrauchen. Stimmt. Und jetzt scheint es eben durch die Zusammenarbeit mit Samsung endlich was zu werden. Basierend auf DeX. Kernidee. Apps in Fenstern, die du verschieben und in der Größe ändern kannst. Auf dem großen Schirm halt. Okay. Und warum kommt das erst jetzt so richtig? Android Central spekulierte ein bisschen. Vielleicht hatte Google andere Prioritäten. Android Auto, Android XR, dieses ganze Zeug. Möglich. Und jetzt nutzt man halt Samsungs Vorarbeit. Interessant ist aber, welche Vorarbeit? Es scheint eher das klassische DeX als Inspiration zu dienen. Klassisches DeX? Was ist der Unterschied zum neueren? Ja, das ist potenziell wichtig. Beim klassischen DeX konntest du halt Apps wirklich in frei beweglichen Fenstern nebeneinander auf dem externen Monitor haben. Fast wie am PC. Ah, okay. Der neuere New DeX-Modus, der mit Android 14 kam, der spiegelt laut Android Central auf externen Monitoren oft nur das Tablet-Display. Also weniger flexibel für Multitasking? Genau. Und wenn Google sich jetzt am klassischen DeX orientiert, dann könnte das echt ein Produktivitätsboost sein. Wenn? Ja, wenn. Es ist nämlich noch unklar, ob Android 16 nur spiegeln kann oder auch wirklich den Desktop erweitert. Also echter zweiter Bildschirm. Und in der Beta ist die Funktion ja eh noch nicht drin, oder? Nee, genau. Da müssen wir noch abwarten. Okay, fassen wir mal kurz zusammen. Android 16 bringt also einerseits mit diesen KI-Wettereffekten so eine verspieltere, persönlichere Note rein. Nette Spielerei. Die viel ernster als Arbeitsgerät machen. Vorausgesetzt, er wird so umgesetzt wie das klassische DeX. Genau. Also dein Handy wird potenziell individueller und gleichzeitig irgendwie leistungsfähiger für bestimmte Aufgaben. Richtig. Die Wettereffekte sind nett, ja. Aber der Desktop-Modus, der hat das Potenzial, die Art, wie du dein Smartphone nutzt, echt zu verändern. Mhm. Aber eben nur, wenn Google da mehr liefert als nur Displayspiegelung. Und die Performance muss natürlich auch stimmen. Ja, klar. Da wird die Samsung-Kooperation spannend, ob das dann wirklich nahtlos funktioniert. Absolut. Gut. Und zum Schluss, wie immer, eine Frage an dich zum Weiterdenken. Wenn dein Smartphone bald vielleicht mehr wie ein Computer funktioniert, welche Aufgabe, die du jetzt echt nur am Laptop machst, würdest du als allererstes Mal auf diesem neuen Desktop-Modus ausprobieren wollen? So, habt ihr es gemerkt? Da ist auch ein kleiner Glitch drin, ein kleiner Bug bei dieser Generierung von diesem Artikel jetzt. Aber ich habe ihn einfach mal drin gelassen. So fühle ich mich besser, denn das war ja schon fast zu perfekt. Ja, da freue ich mich, dass auch mal was schief läuft. Ja, sorry. Okay, also jedenfalls interessante Sachen bei Android 16 jetzt, was möglicherweise kommt. Und hoffen wir, dass sich das auch dann tatsächlich bewahrheitet. Gute Nachricht auch für die Leute, die Honor-Geräte kaufen oder kaufen wollen. Das Honor 400 beispielsweise. Diese Serie, die bekommt jetzt tatsächlich auch 6 Jahre Android-Updates garantiert. Ja. Und es soll das Android 16 noch in 2025 geben. Ja, jetzt ne, kurz die Pause zum Denken. Sollte ja eigentlich selbstverständlich sein, ja, beim neuen Smartphone. Aber es ist schon besser, wenn man es sagt, denn leider ist es eben tatsächlich nicht so selbstverständlich. Einige Firmen bringen zwar schön die Updates, aber brauchen so lange dafür, bis eben schon wieder das nächste Android kurz vor der Einführung steht und dann kommt das Android von letztes Jahr. Also es ist schon gut, dass es heißt, es kommt noch dieses Jahr. Zumal auch für Ende dieses Jahres ja auch schon wieder Android 17 angepeilt wird, wenn es denn so geht, wie eben Google das vorhatte. Android 16 ist ja jetzt wesentlich früher gekommen. So, jetzt neue Grenze für Ausgaben bei Play Store-Käufen. Die ist angehoben worden und zwar richtig saftig. Ja, letztes Jahr waren noch $1,000 das Maximum, was man ausgeben konnte. Wenn ihr dachtet, das war viel, dann ist das jetzt überholt, denn ab sofort kann man bis zu $5,000 ausgeben mit einer einzigen Bestellung, App oder Abonnierung oder ähnliches. $5,000, also wow, ist schon heftig, ja. Aber das nächste finde ich noch viel heftiger. nicht nur, dass man jetzt so viel Geld ausgeben kann, gut, das kann einem ja jedem selbst überlassen bleiben, ne? Hoffentlich nicht aus Versehen irgendwo draufklicken oder so, ja. Aber gut, muss man wissen, ne? Aber es gibt jetzt eine Funktion, die hört sich zwar im Moment gut an, aber das ist so ein typischer Fall, wo man sagt, ja, was kann denn da schon schief gehen? Ne? So sarkastisch. Denn beim Google Play Store kann man jetzt jemand anderen bezahlen lassen. Und man kann ihn sprichwörtlich dazu auffordern, das zu machen. Das heißt, ihr könnt was kaufen, ja, also zumindest wenn er USA, Japan, Mexiko oder Indonesien im Moment wohnt, das wird vielleicht noch weiter ausgebaut werden, ja. Jetzt erstmal nur in diesen Ländern. Also ihr könnt quasi da sagen, okay, diese App hätte ich gern. Und dann könnt ihr jemand fragen, ob er euch die App kauft. Es ist kein Witz. Und nicht nur, dass das jetzt, denkt ihr, okay, das geht nur bei Bekannten, also eingetragenen Kontakten oder sowas. Nein, ihr könnt jeden fragen, also egal wen, jeden. Ja, also ihr braucht nur dem seine E-Mail-Adresse, dann sein Google-Account-Adresse und dann könnt ihr da das schicken. Ja? Oder auch einen Link generieren lassen. Also tatsächlich ein Bezahllink wird generiert und den könnt ihr dann schicken. Also auch über Twitter oder X, ne? Oder Mastodon oder sonst irgendwo. Und vielleicht kauft euch jemand dann diese App. Hört sich doch gut an, oder? Aber wisst ihr, das finde ich aus mehreren Gründen ziemlich schlimm. Wie lange wird es denn dauern, bis Unmengen an Fake-Links da sind oder Clickbait? Und wenn ihr da draufklickt, dann werdet ihr aufgefordert, das zu bezahlen. Wie lange wird es dauern? Oder, und jetzt kommt wieder der düstere Aspekt, den es gerade in fortschrittlicheren Nationen gibt, die sogenannte passive, aggressive Bedrängung, dass ihr das macht. Also wenn, naja, ich sag mal so, wenn so ein Scammer oder eine Scammerin, ja, jemanden einen Link schickt, mit einem freundlichen Hinweis, bezahl das doch mal, und du machst es nicht, dann weiß man ja, was die Stunde geschlagen hat, ne? Also das sind psychologische Zwänge mit verbunden, deswegen finde ich das gar nicht so gut, dass es überhaupt geht. Ist schon schlimm genug, wenn das andersrum geht, ja, aber das heißt so, ja, überweisen wir mal das Geld, aber ja, bitte, bitte, ja, mach. Aber das hier ist schon wieder eine andere Dimension. Hier macht man einfach einen Link, ja, und dann ist klar, ne, entweder bezahlst du oder, ne, also das ist wirklich übel. Dieses Scammen gibt es ja tatsächlich, ne, es gibt auch Love-Scams zum Beispiel, gerade in Japan ist das bekannt, wo ja auch diese Funktion jetzt freigeschaltet wird, ja, wo eben mal eben die Mädels oder auch Jungs, ne, da war jetzt gerade vor kurzem eine bekannte YouTuberin, die andere ausgenommen hat, ja, Scammerin, ne, die andere ausgenommen hat, ohne Ende, wurde selbst ausgenommen von einem Typ, von einem Scammer. Die, also, wie soll ich das sagen? Also, das ist einfach, das ist grauselig, ja, wirklich. Und das ist leider aber auch, jeden Tag kommt es vor. Ja. Das ist leider ein normaler Bestandteil. Also, immer aufpassen. Ne? Manchmal, wisst ihr, ist es halt, naja, so ein psychologischer Zwang, den man dann hat, ne? Wenn gesagt kriegt, na, kauf das mal da, ne? Ja, es ist schwierig genau im Detail zu beschreiben, weil das ist für uns relativ abstrakt, ja, aber wenn ihr mal guckt, Japanese Love Scams im Internet vielleicht, dann werdet ihr sehen, was ich meine, also ja, die da haben einige sind schon ausgenommen worden, bis sie wirklich keinen einzigen Cent mehr hatten, keinen einzigen Yen mehr. Und dann hier heißt es aber, ne, okay, dann tschüss, ne, dann suche ich mir mal den nächsten. Ciao. Und das geht auch andersrum eben, wie das Beispiel dieser Scammerin gezeigt hat. Die ist eben auch nur ausgenutzt worden, so wie sie die anderen Typen ausgenutzt hat. Traurig, traurig, traurig. Okay. Bevor ich jetzt noch anfange zu weinen, gehe ich mal zum nächsten Thema. Das Google Pixel 10 ist offenbar in der freien Wildbahn entdeckt worden. Noch nicht ganz so freie Wildbahn, aber Filmemacher haben da wohl mit einen Werbefilm produziert. Und ehrlich gesagt, die Tatsache, dass das aufgetaucht ist, so schnell, ja, würde ich mal sagen, ist vielleicht gar nicht mal so ungewöhnlich, denn ich meine, das 9a ist ja jetzt raus, aber das 10 muss ja jetzt demnächst kommen, man erwartet es im September, Oktober rum, ja, eventuell, vielleicht auch November, aber so um den Dreh rum müsste es dann erscheinen und da werden jetzt halt schon Werbevideos damit gedreht und einige müssen dieses dann eben auch haben, damit es funktioniert. Allerdings, eines lässt mich noch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen zweifeln. Es ist dieser Visor vorhanden, wo man doch jetzt eigentlich gedacht hatte, dieser Visor, auch wenn es der neue Visor ist, ja, vom Google Pixel 9, wäre jetzt weg. Weil das Google Pixel 9a hat es ja nicht, ja, hat ihn ja nicht mehr. So, und jetzt hat, so wie das aussieht, dieses Google Pixel 10 wieder genau dieses Teil. Aber falls sich das als wahr herausstellt, dann muss ich sagen, designmäßig, ja, das war's dann, wieder nichts Neues, ne? Schade eigentlich. So, Redmi Gaming Tablet, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, da gab es schon mal sehr viele Gerüchte darüber. Im Juni soll es also jetzt tatsächlich gestartet werden, der Verkauf. Und nochmal ganz kurz, es hat ein Dimensity 9400 Plus Chipsatz drin, leider nur ein 8 Zoll Display, aber 7500 mAh Akku, 120 Watt Fast Charging und mit diesem Prozessor dürfte das Teil ein absolutes Überding sein. Ja. Absoluter Hammer. Es wird wohl eins der besten Gaming-Tablets überhaupt. Oder was heißt Tablets? Eigentlich der besten Gaming-Devices überhaupt. Ja. Und auch wenn ich jetzt gesagt habe, leider nur ein 8-Zoll-Screen, okay. Es ist aber speziell für Gaming ausgelegt. Da habe ich ja schon gesagt, da kann man mit einem 10-Zoll eigentlich nicht viel anfangen. Außer man hat einen Controller dazu. Jedenfalls Wahnsinn, ich bin gespannt auf das Ding. 9400 Plus Dimensity-Prozessor würde heißen, wenn das sich bewahrheitet, schnellstes Tablet ever. Ja, fertig. Wahnsinn. Dann interessant und, vielleicht nicht interessant, sondern eher erschütternd oder richtig besorgniserregend. Es wurde jetzt festgehalten, wie ein S21 FE live beim Update der One UI-Oberfläche einen Streifen da entwickelt, diesen berühmt-berüchtigten Green Line Streifen bei diesen AMOLED-Screens. Also während dem Update ist das Display sozusagen geschrottet worden. Ob das mit dem Update zu tun hat, keine Ahnung, vermutlich eher nicht, aber auf jeden Fall sieht man das jetzt live auf Kamera aufgenommen, wie das Display kaputt geht, wie sich dieser Streifen langsam rausbildet und dann tatsächlich bleibt. Und das war's dann mit dem Display. $200 kostet das Ganze dann Reparatur. Weil Samsung das da ablehnt, ja, nach der Garantiezeit logischerweise. Und ist schon kräftig. Ziemlich übel. Auch in Europa gibt es übrigens hier für sowas auch nur 2 Jahre Gewährleistung, ja. Dann ist das Ding vorbei und das war's dann. schon schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das macht einem Angst. AMOLED vor AMOLED-Screens, ja, so ein grüner Streifen, der kommt aus allen möglichen Gründen auf einmal. Niemand weiß es, es ist ein mysteriöses Ding. Naja, hoffen wir, dass es niemanden trifft von euch. Und ja, ich ziehe da auch schon, seit ich das Sony Xperia 1 Mark 6 habe, aber da ist das Problem noch nicht so weit verbreitet. Naja, es gibt auch nicht so viel von diesen Geräten. Samsung-Geräte gibt es halt wie Sand am Meer und da, tja, kann es auch häufiger auftreten. Samsung hat ja jetzt vor kurzem diesen neuen Chip gezeigt, der schneller ist als das Snapdragon 8 Elite. X-Ring nennt er sich. Und jetzt oder X-Ring 001, jetzt hat Xiaomi auch klar gemacht, dass das nicht der einzige Chip sein wird, den sie produzieren. Also nicht nur Prozessoren, auch andere Chips sollen produziert werden, aber die Entwicklung geht sowieso wieder weiter. Jetzt hat Xiaomi weitere 7 Milliarden Dollar investiert in den Bau von eigenen Mobile-Chips. Wow, da muss ich schon sagen, ich glaube, Xiaomi meint es ernst, nachdem sie diesen fulminanten Prozessor rausgebracht haben, der sogar den schnellsten Snapdragon, der momentan auf dem Markt ist, aus dem Wasser pustet, ja, aus dem Stegreif raus sozusagen, ja. Wenn die jetzt dann sagen, sie machen da noch weiter, ich glaube, hier wird gerade eine Größe starten. Und ich habe ja schon mal gesagt, letzte Sendung, wenn die ihre Chips auch anderen Firmen zur Verfügung stellen würden, ja, dann wäre das natürlich ein ernster Konkurrent zu Qualcomm und MediaTek. Da bin ich echt mal gespannt, wie das sich entwickelt. Und ob Xiaomi irgendwann mit Sanktionen belegt wird, weil es irgendjemand nicht passt, ne? Dass jetzt auf einmal wieder ein China-Prozessor so gut ist. Ne? Naja, mal gucken. Dann neues Gaming-Phone ist jetzt auch offiziell Red Magic 10S Pro Plus. Ja, Pro Plus. Und ja, was soll ich sagen, das Teil ist auch ziemlich heftig. Hier gibt es ein Snapdragon 8 Elite Leading Edition, also eine spezielle Edition, was immer das auch heißt, ne, mit 4,47 GHz getaktet, 24 GB LPDDR5 T-RAM, UFS 4.1 Pro Storage. Das Ding haut wirklich alles aus dem Wasser momentan an Gaming-Phones, was es gibt. Und nicht nur das. Das sind Technologien, die werden in eurem PC verwendet, in eurem Hightech-PC. Irre. So heftige Daten. Natürlich gehört dazu auch das entsprechende Cooling, ja, natürlich, weil Snapdragon 8 Elite Leading Edition heißt, das ist die beste Bratpfanne der Welt. Und deswegen gibt es eine Flüssigmetallkühlung, ja, und ein Zentrifugallüfter mit 23.000 Umdrehungen pro Minute, eine 12.000 Quadratmillimeter Vapor Chamber und 5.200 Quadratmillimeter Superconducting Kupferfolie. Außerdem kommt das Gerät mit einem Redcore R3 Pro Chip, das speziell für die Gaming Performance ausgelegt ist und auch Auflösung 2K und 120 Frames pro Sekunde Auflösung schafft. Das Ganze hat eine 7500 mAh große Batterie an Bord und zum ersten Mal ist ein PC-Emulator eingebaut. Ja, ich, ehrlich gesagt, das ist eine Ankündigung, die weiß ich gar nicht, was ich dazu noch sagen soll, aber so ist es vorgestellt worden, beziehungsweise so ist es. Ich bin total verrückt. Ja, Wahnsinn. 10S Pro Serie, Bild in PC-Emulator. Damit kann man auch Steam-Games dann beispielsweise nutzen. Ich weiß nicht, wie genial das ist. Also wenn das alles sich so bewahrt und das Teil tatsächlich so zum Verkauf rauskommt, dann wird das Ganze wirklich der absolute Überhammer werden. Es gibt übrigens auch noch eine Ming Chao Limited Edition. Also es besteht eigentlich keine Zweifel mehr dran, dass es tatsächlich so ist. Ming Chao Limited Edition vom 10S Pro Plus. Und bisher sind alle Geräte nur für China angekündigt im Moment. Und wir werden sehen, ob das auch außerhalb kommt. Also vom Red Magic 10S, da gibt es ja schon, oder vom Red Magic, von dieser Red Magic-Reihe gab es auch außerhalb von China schon viele Veröffentlichungen. Von daher ist es nicht abwegig, dass das auch kommt. Es sei denn, es gibt irgendwelche rechtlichen Probleme wegen dem PC-Emulator. Mal sehen. Ja, also ich bin ehrlich gesagt total wahnsinnig geworden, als ich das gelesen habe und, und ich kann es einfach kaum glauben. Die Preise, gut, kann ich natürlich jetzt hier noch nichts dazu sagen, aber die größte Version davon, die ich eben schon angesprochen habe, mit 24 GB RAM und 1 TB Storage, würde umgerechnet 1040 Dollar kosten, das heißt, das könnte man dann bei so 1200, 1399 Euro veranschlagen, was für das Gerät natürlich ein sehr guter Preis wäre. Ja. Und von daher, yep, ich bin gespannt. Also, was soll ich sagen? wenn das mit der PC-Emulation klappt und ich da Steam mit benutzen kann, dann würde das die Steam Deck auf jeden Fall ablösen, weil das Teil hat so viel Power, dass einem die Ohren schlackern. Wirklich. Irre. Was das in der Praxis dann ist, werden wir sehen. Und bis dorthin müssen wir eben noch abwarten. Ja. Übrigens, die reden von Wukong Fullscreen. Ja. Wukong Fullscreen. Das willst du nur mal sagen. Ja. Gut, dann kommen wir zur App der Woche am Schluss. Und diesmal habe ich ein super schönes Spielchen rausgefunden. Oder gefunden auf dem Play Store. Ich liebe ja Motten. Also ja, Motten, Nachtfalter. So, ne? Die gibt's in allen möglichen Formen. Nur Farben ist meistens begrenzt. Aber es gibt so tolle Exemplare davon. Alles reden nur, oh, Schmetterlinge, Schmetterlinge. Und soll ich das was sagen? Nachtfalter sind ebenfalls Schmetterlinge. So, burp, ja, Motten sind Schmetterlinge. Lebt damit. Und um dem Rechnung zu tragen, gibt es jetzt ein Game, das nennt sich Flutter Starlight. Ja, und das gibt es kostenlos im Play Store. Ich war natürlich hin und weg, als ich das gesehen habe, ja, und habe mir ein bisschen Sorgen gemacht um das Spielprinzip. Habe da mal festgestellt, es ist ganz okay. Die ersten Schritte gehen einfach. Dann denkt man, es wird ein bisschen langweilig, aber dann merkt man, es kommen neue Elemente hinzu, nacheinander, neue Elemente. Und man hat auch ein kleines Ziel, nämlich so viel Spezies wie möglich zu entdecken. Und davon gibt es in dem Spiel jede Menge. Und die sammelt man dann quasi in einem virtuellen Album. Ja, wenn die erforscht, gibt es ein Bild, das wird dann ins virtuelle Album gemacht. Und dort gibt es auch weitere Informationen. Und zwar zu den echten Motten, wie sie auch wirklich existieren. Und auch wenn die Grafik hier natürlich ein bisschen auf süß getrimmt ist, ja, sind diese Motten vom Namen her und von der Art her tatsächlich vorhanden. Und nacheinander kann man sich alle Sachen freischalten lassen und eben alle Arten entdecken. Das ist aber gar nicht so einfach, denn man muss, um bestimmte Arten zu bekommen, auch Blumen, bestimmte Blumen beispielsweise einsetzen, um diese anzulocken. Dann kann man welche quasi, naja, sagen wir mal, so haben die das beschrieben, aus dem Ei ausschlüpfen lassen, ja, dann ist es aber eine Raupe, ja, so wie es eben ist. Diese Raupe muss man dann ordentlich füttern, ja, bis sie groß genug ist, und dann verpuppt die sich, und das dauert dann eine Zeit lang, und irgendwann, wenn das Verpuppungsstadium dann abgeschlossen ist, dann kann man da auch tatsächlich eine Motte entfliegen lassen aus diesem Kokon, und die hat man dann eben und hat sie eben hier zum Einsatz. Die muss man weiter füttern, damit sie sich entwickelt. Mehrere Stufen, dann kann man Motten von der gleichen Art quasi zusammenfügen, mergen, ja, ist auch so ein beliebtes Ding. Und dann wird die einfach immer besser und besser. Und je mehr öfter man das macht, desto mehr Informationen zu der Motte wird auch in dem Album freigeschaltet und so weiter und so weiter. So geht das. Es ist kein Actionspiel oder ähnliches. Also wenn ihr da sehr ungeduldig seid, dann wird euch das nicht gefallen. Das ist etwas, wo man einfach so über längere Zeit hinweg, ja, dann eben machen soll. Ja, und da kann man nur wenig erzwingen, sage ich mal. Klar gibt es In-App-Purchases, die das Ganze etwas beschleunigen, aber das Spiel trägt nicht umsonst hier quasi einen Untertitel, ja, die das eben darauf hindeutet, dass das ein cozy Game ist, also so ein lockeres, leichtes, entspannendes Spiel. Das ist kein, wie kriege ich die beste Highscore, sondern das ist einfach, sagen wir mal so, wie Angeln, ja. Das setzt ihr euch an den Teich, werft eure Angel aus und ihr angelt dann nicht im Akkord, jedenfalls wenn ihr kein Wettbewerbsfischer seid, sondern einfach nur, um dort zu sitzen und zu angeln. Und wenn ihr dann einen Fisch tatsächlich bekommt, dann yay. Ganz so schlimm ist es zwar hier nicht, aber auch hier, ne, Geduld ist oberstes Prinzip, und dann kann man das auch ganz locker angehen lassen und ohne Stress das Ganze zocken. Die Sounduntermalung unterstützt das Ganze auch noch richtig schön. Auch die deutet klar darauf hin, das ist ein Entspannungsspiel, ja, wo man einfach mal sich hinhocken kann, am besten Kopfhörer aufziehen und Geräusche des Regenwaldes erleben, ja, und eben auch immer wieder neue Sachen zu entdecken, auch akustisch neue Sachen zu entdecken. Das macht richtig Spaß, und ich denke, so ist es auch gut, wenn man das locker angeht. Ansonsten kann man bei einem Spiel auch, wie gesagt, einiges raushauen. Da gibt es Einkäufe bis zu 109 Euro auf einen Sitz. Also passt auf, ja. Lieber ruhig eingehen lassen, dann könnt ihr das Spiel nämlich gleich doppelt genießen. Ja. Flutter Starlight, App der Woche, kostenlos im Play Store. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es waren ein paar interessante Themen dabei. Die Community findet ihr unter mastodon.fr/@thenetcast. Bitte Hashtag TheNetcast nicht vergessen. Oder auf YouTube, auch hier bitte, wenn ihr Kommentare hinterlässt. Yay, freue ich mich. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.